Jetzt ist schon wieder was passiert. Und manchmal beneide ich die Vögel, die über dem Augarten kreisen und von der ganzen Sache nichts wissen. Weil als Vogel hast du die berühmte Perspektive, du drehst deine Parkrunden immer schön majestätisch, du steigst vom Flakturm mitten im Augarten in die Luft und lässt die Liegewiesen unter dir vorbeiziehen, die Kinderspielplätze und die Hundezonen, du schaust dir die Fußballfelder an, kreist mit der roten Laufbahn um die Wette und über das blaue Kinderschwimmbad kommst du in den waldigen Teil hinüber mit den kreuz- und querlaufenden Irrwegen. Da hast du als Krähe oder als Mauersegler alles so schön im Blick, dass du aus der Distanz jeden auslachst, der wegen ein bisschen Mord die Fassung verliert. Aber interessant. Vögel trösten einen nur bei Tag. Und nur, wenn sie fliegen. Und nur, wenn die Sonne scheint. Weil wenn die Nacht einbricht, da schreien die im Augarten, dass man glaubt, die ganze Geschichte ist vielleicht doch nicht so spurlos an ihnen vorübergegangen. Wenn da so ein Feld voller Krähen zusammenkommt, das ist ein hysterisches Gewirr, das glaubst du gar nicht. Tagsüber tun sie recht majestätisch, aber am Abend fürchten sie sich vor dem Schlafengehen. Jetzt heißt es, man soll so eine Geschichte nicht verdrängen, sondern alles noch einmal durchleben, nur das hilft, nur nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Weil natürlich hat sich hinterher jeder einzelne Beteiligte gewünscht, er könnte die Sache ungeschehen machen, aber es nützt ja nichts. Der Mensch kann nichts ungeschehen machen, das ist von seiner ganzen philosophischen Dings her nicht möglich. Heute kann er ja schon fast alles, aber ungeschehen machen, da beißt er sich die Zähne aus und der liebe Gott, der es könnte, den freut es wieder nicht. Heute bin ich ein bisschen nachdenklich und das kommt davon, dass sich der ganze Albtraum zusammengebraut hat wie die reinste Weltgeschichte, weil in der Weltgeschichte sind zuerst die Tiere und dann erst der Mensch und ob du es glaubst oder nicht, im Augarten war es genauso. Zuerst die Susi tot, dann die Alice tot, dann der Ralf tot, dann die Asta Vanessa tot, dann die Donna tot und dann erst der Mensch tot. Und da hat es vielleicht die Manu Brodinger doch nicht so schlecht getroffen, wie sie gesagt hat, der Augarten kommt mir immer vor wie eine verwunschene Seele. Natürlich, Park in einer großen Stadt immer Seele, da gibt es gar nichts. Da hätte jetzt nicht unbedingt die Manu Brodinger von ihrem Kärntner See nach Wien kommen müssen, damit sie das sagt. Jetzt nicht, dass du glaubst, die Manu Brodinger war es, die im Augarten die Hundekekse ausgestreut hat. Im Gegenteil, die Manu war bei den Tierschützern ganz vorn dabei, sprich 1A Spendensammlerin. Tag für Tag ist die in ihrer roten Windjacke mit der Aufschrift Tierfamilie am Schwedenplatz gestanden und hat mit ihrem Charme noch den ärmsten Rentnerinnen den hilflosen Zuschuss aus der Tasche gezogen, dass das Zuschauen die reinste Freude war. Natürlich nicht sie allein. Sowas macht man immer zu zweit. Die Manu hat den Leuten den Weg verstellt wie der reinste Abfangjäger und ihnen ein Loch in den Bauch gequasselt wie die reinste Fernsehtante. Und der Horst, die hat die Schreibarbeiten gemacht. Das war der seriöse Herr im Hintergrund. Aber heute haben sie ausnahmsweise nicht am Schwedenplatz gesammelt, sondern im Augarten, weil zu der großen Protestkundgebung gegen den Hundekeksstreuer haben sich natürlich tausende Tierfreunde versammelt, unmittelbar vor dem Flakturm, den sie da im Krieg mitten in den Augarten hineingestellt haben. Ein fast 50 Meter hoher Betonbunker mitten in der grünen Seele, das sieht schon ein bisschen aus, als wäre ein schwarzes, fensterloses Hochhaus direkt aus der Hölle in den Augarten hineingefallen. Waren quasi seelisches Problem. Aber interessant, der Horsti hat auch ein seelisches Problem gehabt. Während er vor dem Flakturm mit dem Unterschriften-Einsammeln fast nicht nachgekommen ist, hat er dauernd über dieses Problem nachgedacht. Pass auf, der Horsti war seit Monaten in seine Kollegin verliebt. Und die Manu hat beim Spendensammeln ihre Reize ausgespielt, da hat sich dem Horsti manchmal vor Eifersucht fast seine Tierfamilie-Krawatte verfärbt. Weil du darfst eines nicht vergessen, Männer spenden nichts. Das ist statistisch 1000-mal bewiesen, Männer spenden nichts und Reiche spenden nichts. Da kannst du fragen die Caritas, da kannst du fragen Blindenverband, Nachbar in Not oder Kinderdorf, Dorf, ganz egal, eines werden die alle sagen, spenden tut niemand außer die armen alten Frauen. Jetzt die Manu natürlich den Vogel abgeschossen, weil sie die Männer zum Spenden gebracht hat. Das glaubst du gar nicht, wie die denen den Hals verdreht hat und vor allem so die 40-50-jährigen Deppen, sprich Geschäftsleute, die in ihren genagelten Schuhen auf der Suche nach dem silbernen Dienstflitzer recht wichtig über den Schwedenplatz getrampelt sind, denen hat sie die Köpfe verdreht, dass man die Halswirbel an manchen Tagen noch auf der anderen Seite vom Donaukanal krachen gehört hat. Ich muss zugeben, das war für den Horsti wirklich keine einfache Position. Die Manu war eine Frau, die für solche Männer wie gemacht war. Nicht nur das Äußerliche, das Attraktive, das Blonde, das Blaue, sondern Wesen auch wichtig, unkompliziert, fröhlich. Ja, was glaubst du? Da war bei der Manu das Wesen mindestens so wichtig wie das Äußere. So oberflächlich sind ja heutzutage die Männer auch nicht mehr. Da zählt unkompliziert genauso viel wie dünn. Jetzt muss ich eines ganz ehrlich sagen. Ich verstehe ja, dass der Horsti darunter gelitten hat. Aber die Manu Brodinger hat am allerwenigsten dafür gekonnt. Und in Wahrheit hat sie dem Horsti ja aus genau den gleichen Gründen gefallen wie den anderen, sprich Äußeres 1a und Wesen unkompliziert. Und das muss man erst einmal diskutieren, ob es nur deshalb eine edlere Liebe ist, weil einer seit Monaten beleidigt dreinschaut. Deshalb soll bitte keiner daherkommen und blöd über die Manu Brodinger reden, weil die Argumente kenne ich alle, den ganzen Neid. Wenn du heute die schönste und die dünnste und die unkomplizierteste und die beste Spendensammlerin bist, dann hast du Neider, das geht gar nicht anders. Und hinter dem Rücken heißt es dann alles Mögliche, die Manu kaltherzig und berechnend und eine Stimme wie ein Glasschneider, das will ich gar nicht hören. Kaltherzig, was soll das überhaupt heißen? Und Glasschneider, mein Gott, das kann man doch über jede zweite sagen. Ich will von dem ganzen Gerede nichts mehr wissen, die Manu war schon in Ordnung. Weil altes Sprichwort, man soll über die Toten nicht schlecht reden. Da gibt es immer die großen Diskussionen für das Tier gegen das Tier und speziell für den Hund gegen den Hund. Da hat jeder so seine Meinung und ich sage, warum nicht? Meinungen muss es auch geben. Ich weiß es nicht, fällt mir das jetzt selber ein oder hat das irgendein gescheiter Mann einmal gesagt? Die Meinung ist es sogar, die uns als Mensch vom Tier unterscheidet. Der Tierliebhaber sagt, das ist seelisch ganz was anderes, wenn du ein Tier zum Streicheln hast. Da streichelst du regelrecht deine eigene Seele. Der Tierhasser sagt wieder Seele schön und gut. Aber meine Schuhe, meine Kinder, alles gefährdet. Das sind so die gängigsten Argumente. Ich persönlich vollkommen neutral. Aber eines muss ich schon ganz sachlich sagen. In der Stadt sind die Hunde eine Pest. Der Hund betrachtet die Stadt als sein Klosett und man darf ihm dafür natürlich nicht persönlich böse sein, aber in Wien offiziell 53.000 Hunde und dann natürlich Dunkelziffer gigantisch. Wenn du so eine Dunkelzifferschätzung hörst, da kriegst du Albträume, weil wenn nur für jeden vierten Hund die Hundesteuer bezahlt würde, könnte man an jeder Straßenkreuzung ein goldenes Hundeklo hinstellen, sogar getrennt für Hundedamen und Hundeherren. Und trotzdem muss man laut und deutlich eines sagen, man kann nicht einfach hergehen und Hundekekse streuen oder Hundekekse meinetwegen schon, aber nicht mit Stecknadeln drinnen. Jetzt hat der Wiener Tierstadtrat natürlich Großeinsatz gehabt, frage nicht. Der hat sich sogar extra einen Hund ausgeborgt für seine Rede, die er vor den Pensionisten im Augarten gehalten hat, weil da hat man wahnsinnig aufpassen müssen bei den rabiaten Pensionisten. Die haben einen gewissen Hang zur Selbsthilfe gehabt, ich möchte nicht sagen Selbstjustiz, aber diesem 17-jährigen Burschen Stanko oder Branko oder wie der geheißen hat, dem wäre es fast an den Kragen gegangen. Weil der hat das Staniolpapier von seiner Zigarettenpackung weggeworfen, dann hat es in der Sonne so geglitzert, dass eine Rentnerin geglaubt hat, Stecknadelkeks und dann natürlich mehr als Würgemale hat der aber nicht gehabt. Und heute hat der Tierstadtrat vor dem Flakturm in seinem Mikrofon gesagt, wir müssen den Hundemörder so schnell wie möglich zur Strecke bringen. Aber eines ist mir bei dieser Sache wirklich aufgegangen, das mit der Gleichzeitigkeit. Der Tierstadtrat hat ja nicht wissen können, dass gleichzeitig, während er im Augarten beschwichtigend auf die Hundebesitzer einredet, nur 100 Meter entfernt im White Dog ganz jemand anderer praktisch im selben Wortlaut sagt, wir müssen den Hundemörder so schnell wie möglich zur Strecke bringen. Das White Dog war natürlich ein Lokal, über das sogar Erwachsene nur hinter vorgehaltener Hand sprechen, und der Chef vom White Dog, der Schmalzel, war ein Mensch mit einem wenig angesehenen Beruf, sagen wir einmal so, Ausbildung in Hamburg genossen. Der Schmalzel ist hinter der Bar gestanden, praktisch Wirt, und der Brenner vor der Bar, praktisch Kunde. Und der Schmalzel, praktisch Auftraggeber, sagt, wir müssen den Hundemörder zur Strecke bringen, zum Brenner, praktisch Detektiv. Und interessant. Neben den beiden, auf der Bar, ist ein weißer Hund gesessen, ganz still und lieb und friedlich und sehr kunstvoll ausgestopft. Der zweite Hund dafür umso lebendiger, der ist zwischen den Tischen herumgestreunt, manchmal hat er kurz bei den nackten Pärchen auf der Bühne vorbeigeschaut und immer wenn das Handy in seinem Maul gesungen hat, ist er dahergestürmt und hat es dem Schmalzel gebracht. Aber interessant. Die beiden Männer auf der Bühne haben goldene Halskettchen getragen und die beiden Frauen haben goldene Fußkettchen getragen. Und ob du es glaubst oder nicht, der Hund hat ein goldenes Halskettchen und 4 goldene Fußkettchen getragen. Ein Argentino, hat der Schmalzel gezwinkert, wie er bemerkt hat, dass der Brenner ihn bewundernd anschaut. 2,5-mal so starke Gebissmuskulatur wie ein Rottweiler. Und das Handy zerkaut er nicht? Das Handy beschützt er wie seinen Augapfel. Das hat dem Brenner gefallen. Natürlich, Hundekekse, ein besonders glänzender Fall war das nicht, aber der Schmalzel als Auftraggeber tadellos. Der hat dem Brenner noch vor dem Gespräch zuerst einmal sein Zimmer gezeigt und ihn durch das White Dog geführt, also auch die hinteren Räumlichkeiten, das Schaumstofflabyrinth, das Aquarium und. Aber zum Reden sind sie eben wieder vor in den Barteil, wo es nicht so stark nach Desinfektionsmittel gerochen hat. Jetzt fragst du natürlich mit vollem Recht, wieso interessiert sich einer wie der Schmalzel für die Hundekekse? Weil ein Tierstadtrat muss das Ohr an der Bevölkerung haben, aber warum hat der Zuhälter Schmalzel auch das Ohr an der Bevölkerung, wo man normalerweise sagt, Zuhälter eher nicht Ohr an der Bevölkerung und Gemeinwohl nur sekundär. Besonders die kleinen Zuhälter sind meistens mehr an der Brutalität als am Gemeinwohl orientiert. Vielleicht der große Zuhälter, dass der sagt, ich will jetzt auch die gesellschaftliche Dings erwerben, ein bisschen vom Rotlicht ins Rotary-Milieu umsatteln, das gesamte Lebenswerk auf eine legale Basis stellen, Immobilie, Aktie, Fußballclub, Privatbank, Gebetskreis, diese Dinge, aber nicht mehr Schädel einschlagen an der Tagesordnung. Aber der Schmalzel, ganz seine kleine Nummer, nur ein einziges Lokal, Swingerclub White Dog im 20. Bezirk, und wie kommt ausgerechnet der dazu, dass er sich ins Gemeinwohl einmischt? Es hat nichts damit zu tun, dass wir White Dog heißen, hat er dem Brenner erklärt. Tiernarr, in dem Sinn bin ich überhaupt keiner, ich habe ja mein Lokal nicht aus Tierliebe White Dog genannt. Sondern weil Black Cat schon vergeben war, hat der Brenner gesagt. Da hat man in den Augen vom Schmalzel den Respekt richtig aufblitzen gesehen. Hast du das jetzt freihändig erraten oder hast du Erkundigungen? Black Cat könnte allerdings auch auf Tierliebe schließen lassen, hat der Brenner seinen Gedanken freien Lauf gelassen. Der Schmalzel hat blöd geschaut, weil da ist die Natur oft wahnsinnig ungerecht und es kann vorkommen, dass einer gar nicht blöd ist, aber die Augenstellung ist so, dass er leicht einmal blöd schaut, wenn er sich nur ein bisschen wundert. Der Schmalzel war alles andere als blöd. Der war ein halber Professor. So viele Managerbücher, wie der in seinem Leben schon verschlungen hat, das glaubst du gar nicht. Und oft, wenn die Wirtschaftsleute in das White Dog gekommen sind, die Bosse mit den ganz mageren Gesichtern, dann haben die sich gewundert, dass der Schmalzel schon die neuesten Sachen gelesen hat. Die haben mit dem Schmalzel geredet und geredet über positiv denken, Menschenführung, der Löwe, die Gazelle, Schnelle und nicht der Große frisst den Kleinen. Nein, pass auf, der Schnelle den Langsamen. Da haben die Nutten inzwischen das Strickzeug herausgeholt und ganze Skipullover mit Norwegermuster fertig gestrickt. So angeregt haben die Wirtschaftsmänner sich mit dem Schmalzel über die neueste Steuerphilosophie unterhalten. Das war sogar ein bisschen ein Geheimtipp bei den Wiener Führungskräften, weil Zeit natürlich Geld und für so einen müsste der Tag ja unbedingt 48 Stunden haben, damit er der Welt seinen Stempel aufdrücken kann. Da war natürlich die kompakte Zusammenfassung beim Schmalzel goldeswert, weil er dauernd die neuesten Weisheiten so schön nachgeplappert hat wie der teuerste Papagei. In manchen Nächten hätte man schon auf die Idee kommen können, dass die Nutten im White Dog nur zur Tarnung da waren, quasi Anstandsdamen zur Wahrung des Gesichts für die Nachhilfeschüler vom Schmalzel. Damit es nicht so peinlich ist, dass ein Bankgeneral oder Mordsholdingchef sich bei einem wie dem Schmalzel die Ätzes holt über die neuesten Erfindungen, Insider-Tipps, Sparbuch mit oder ohne Losungswort, New Economy, Old Economy, was ist da jetzt genau der Unterschied, ewig Jungtricks oder dass man schön Mitarbeiter sagen soll und nicht Putztrampel. Und vielleicht war deshalb der Schmalzel jetzt ein bisschen ungehalten über den Brenner, weil er es gewohnt war, dass seine Schüler an seinen Lippen hängen. Aber dieser Brenner ist eine Ewigkeit auf den unwichtigsten Dingen herumgeritten. Und er hat immer noch nicht nachgegeben, weil Cat ist ja in dem Sinn auch ein Tier, hat er versucht, dem Schmalzel seine Meinung aufzudrängen. Damit hat das überhaupt nichts zu tun, hat der Zuhälter seine Dauerwellen besserwisserisch geschüttelt. Er hat so fürchterliche hellblonde Locken gehabt, wo du in Amerika sofort Dollarmillionär bist, wenn du den Friseur verklagst, weil der Schmalzel regelrecht selber ein bisschen White Dog. Black Cat ist klassisch. Da hat er recht gehabt. Aber interessant, oft wenn jemand recht hat, kommt die Unterhaltung auf einmal ins Stocken. Vorne auf der Bühne ist auch nicht viel in Schwung gekommen, da hat nicht einmal die gute Musik was genützt. Die älteren Herren haben heute nichts Rechtes mit ihren blutjungen Gattinnen anzufangen gewusst. Zugeschaut hat ihnen auch keiner, weil am einzigen besetzten Tisch haben die Kartenspieler so dicke Geldpakete hin und her geschoben, dass sie mehr ins Schwitzen gekommen sind als die Pärchen auf der Bühne. Weil Kartenspielen wird nie langweilig. Jetzt haben die nackten Männer von der Bühne herunter den Kartenspielern zugeschaut. Ich glaube, die waren nur zu schüchtern, um zu sagen, dass sie gern mitspielen würden. Der Brenner war dann richtig froh, dass wieder einmal der weiße Hund mit dem singenden Handy dahergestürmt ist. Aber der Schmalzel, kurzes Telefonat und schon wieder beim Thema. In jeder Stadt gibt es ein Black Cat. Ob du nimmst London, ob du nimmst Paris. Der Schmalzel hat nie gelächelt. Immer ernst geschaut, quasi männlich. Aber wenn du natürlich Paris sagst, dann sieht man beim I deine Schneidezähne, auch wenn du in deinem ganzen Leben nicht lächelst. Da sind die I-Laute ja wahnsinnig gefährlich. London überhaupt kein Problem. New York auch kein Problem, aber Paris ist in der Hinsicht verhext. Jetzt ist dem Brenner aufgefallen, dass der Schmalzel eine ganze Reihe blitzsauberer Kronen im Mund gehabt hat, aber keinen eigenen Zahn weit und breit. Das ist eben der Eintrittspreis. Da gibt es oft brutale Rivalitäten zwischen den kleinen Zuhältern. Das ist ja nicht wie bei den Großen, wo man sich zusammenredet. Schlimmstenfalls lässt der große Zuhälter in seiner Zeitung ein bisschen kritisch über den Rivalen berichten. Aber er schlägt ihm deshalb nicht die Zähne aus. Sowas macht man nicht. Ist auch eine Frage der Erziehung und der Bildung. Und der Schmalzel hat sich eben mit seinen Manager-Ratgebern hinaufrackern wollen in diesen Bereich, wo man die Zähne behalten darf. In Wien haben wir natürlich auch unser Black Cat. Ist zwar eine Bar und kein Club, aber ich wollte mir keine Schwierigkeiten einhandeln. Schwierigkeiten ist auch so ein Wort, wo man die Zahnkronen gut sieht. Jetzt hat der Brenner sofort begriffen, was der Schmalzel mit Schwierigkeiten meint. Der Name ist ja wahnsinnig wichtig für ein Lokal. Psychologisch, hat der Schmalzel dem Brenner erklärt. Wirtschaftspsychologie, da gibt es Bücher, das glaubst du gar nicht. Bei der Polizei haben wir auch psychologische Weiterbildung gehabt. Unter uns gesagt, da war der Brenner sogar bei den Besseren dabei. Der hat beim psychologischen Seminar nicht in jedem Tintenkleck seine nackte Frau gesehen wie seine Kollegen, sondern der hat auch einmal eine angezogene Frau gesehen. Eine Pistole, alles Mögliche. Polizeipsychologie, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Und der Schmalzl hat dem Brenner jetzt erklärt, dass in seinem Lieblingsbuch die ganze Theorie mit einem Witz erklärt wird, wo der Ehemann zur Ehefrau sagt, lass es uns doch einmal wie die Tiere machen, kennst du bestimmt. Der Brenner hat ihn aber noch nicht gekannt. Jetzt sagt der Schmalzl, also pass auf, da war ein Ehepaar seit ein paar Jahren verheiratet und auf einmal sagt er, lass es uns doch einmal wie die Tiere machen. Der Brenner hat sich noch gewundert über diese vornehme Formulierung, die der Schmalzl da verwendet hat, quasi lass es uns machen. So hat der Schmalzl normalerweise nicht geredet, Managerbücher hin oder her. Nein, hat der Schmalzl ein bisschen die Stimme der Frau nachgemacht, dabei hat er sowieso selber schon eine zu hohe Stimme gehabt. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage, du perverser Kerl. Das war etwas, was der Schmalzl auch aus seinen Erfolgsleitfäden gelernt hat. Dass eine gewisse private Verbrüderung mit seinem Klienten nie ein Fehler ist, praktisch von Mann zu Mann, und ein Witz kann nie schaden. Die Verbrüderung nach innen und die Imagepflege nach außen, sprich Ohr an der Bevölkerung, und wir bringen auf eigene Kosten den Hundekeks-Attentäter zur Strecke, weil da hat er in der Brigittenau noch ein bisschen Aufholbedarf gehabt. Die Nachbarn waren nicht begeistert, wie der Schmalzl vor einem Jahr das White Dog aufgemacht hat. Sie haben ja in ihrer Straße schon ein Tierheim gehabt. Da waren sie eigentlich gestraft genug. Am nächsten Tag sagt der Mann zu seiner Frau, sagt der Schmalzl wieder mit seiner normalen, nur ein bisschen zu hohen Stimme zum Brenner, lass es uns doch einmal wie die Tiere machen. Und die Frau schon ein bisschen ungeduldig, nein, kommt nicht in Frage. Der Brenner ist jetzt auch ein bisschen ungeduldig geworden. Erstens hat er Witze sowieso nicht recht leiden können und dann ist ihm noch eingefallen, dass er den doch schon einmal gehört hat. Nur, dass damals der Erzähler nicht eine halbe Stunde dafür gebraucht hat und nicht so eine hohe Stimme gehabt hat, obwohl er eine Frau war. Da ist der Brenner mitten im Witzanhören direkt ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob er diesen Fall wirklich übernehmen soll. Ein Fall, mit dem du in die Detektivzeitung kommst, war das sowieso nicht, weil da haben sie eine ganz gute Detektivzeitung gehabt, die DZ. Und vor einem halben Jahr haben sie sogar einmal beim Brenner angerufen. Sie haben wissen wollen, welches Sternzeichen er ist. Aber das war dann nicht namentlich genannt, sondern nur Statistik, ob du es glaubst oder nicht. 10% aller österreichischen Detektive Waage, 12% Schütze, 9% Wassermann. Am nächsten Tag dann sagt der Mann zu seiner Frau zum dritten Mal, hat der Schmalzl ihn aus seinen Gedanken gerissen, lass es uns doch einmal wie die Tiere machen. Wie die Hunde, hat der Brenner ihn unterbrochen. Es muss heißen, lass es uns doch einmal wie die Hunde machen, sonst kann ja die Frau am Schluss nicht sagen. Und in dem Moment geht das Handy vom Schmalzl ab. Luftkriegssirene, nichts dagegen. Nur eben nicht Sirene, sondern Melodie. Wie heißt der Hund eigentlich, hat er den Schmalzl noch schnell gefragt, wie der Argentino ihm das Handy hingehalten hat. Evita! Evita? Ja, darum habe ich ja auch das Lied auf dem Handy, hat der Schmalzl erklärt. Don't cry for me, Argentino. Das muss bei mir alles seine corporate identity haben. Die Evita hat dem Schmalzl das singende Handy gereicht. Wirklich ganz ein lieber Hund ist das gewesen. Aber wahnsinnig starke Halsmuskeln haben unter dem Goldkettchen gezuckt. Schmalzl? Sonst hat der Schmalzl nichts ins Handy gesagt. Nicht einmal ja oder mhm. Kein Wort. Er hat nur zugehört. 2-3 Minuten lang. Das musst du dir einmal vorstellen, wie blass ein Mensch ist, der 2-3 Minuten lang ununterbrochen blasser wird. Und damit er besser versteht, hat er mitten im Telefonat sogar die Musik im White Dog abgedreht. Das war vorne auf der Bühne natürlich der endgültige Stimmungskiller, frage nicht. Nicht einmal zum Beenden des Gesprächs hat der Schmalzler ein Wort gesagt, da hat der Brenner noch geglaubt, das ist eben wieder die zuhälterische Wortkargheit. Wortlos hat er das Handy in die Besteckschublade gelegt und das hätte den Brenner natürlich schon stutzig machen müssen, dass er es in die Schublade legt und nicht der Evita zurückgibt. Und aus der Schublade hat er so eine silberne Automatikwaffe genommen, weil Besteck haben sie nicht viel gebraucht im White Dog. Ein paar Löffelchen für die Drinks, das war alles. Jetzt hat die Automatikwaffe noch schön Platz gehabt. Eine russische, nicht registriert, die ist einmal von einem Lastwagen gefallen und der Schmalzl ist zufällig gerade vorbeigekommen. Die Evita hat ein bisschen traurig geschaut, dass sie das Handy nicht zurückkriegt, aber nicht gebellt. Die Evita war 1A abgerichtet. Und der Schmalzl hat mit seiner silbernen Automatikwaffe auf die Evita gezeigt, so wie vielleicht ein Kind mit der Spielzeugpistole auf einen Hund zeigt und dann natürlich, wie das Magazin endlich leer war, ist es auf einmal sehr still geworden. Nicht einmal die Kartenspieler haben mehr Karten auf den Tisch geschnalzt. Und von der Bühne haben sie nur mehr heruntergestarrt. Das war heute eine verkehrte Welt im White Dog. Dann hat wieder das Handy in der Besteckschublade geläutet. Oder besser gesagt die Melodie Don't Cry For Me, Argentino. Aber der Schmalzl hat nicht reagiert. Der Brenner hat den Eindruck gehabt, dass der Schmalzl nicht recht begreift, warum ihm die Evita sein Telefon nicht bringt. Und nur damit irgendwas gesagt wird, hat der Brenner gefragt, schlechte Nachrichten? Und der Schmalzl hat vollkommen verständnislos die Sauerei betrachtet, die er angerichtet hat, und mit seiner ein bisschen zu hohen Stimme gesagt, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Jetzt wieder das mit der Gleichzeitigkeit. Das Besondere an Sachen ist meistens nicht die Sache an sich. Oft wird es erst haarig, wenn zwei Sachen zusammenkommen. Du gehst bei Rot über die Kreuzung, keine besondere Sache. Aber wenn genau gleichzeitig ein besoffener Reisebuschauffeur mit 150 um die Kurve biegt, besondere Sache. Du wirst sagen, so ein Zufall ist das auch wieder nicht, dass der Tierstadtrat im Augarten genau gleichzeitig seine Rede vor den Tierliebhabern geschwungen hat. Vollkommen richtig. Aber pass auf, was ich dir sage. Der Tierstadtrat ist mit seiner Rede viel schneller fertig gewesen als der Schmalzl mit seinen Erklärungen. Während der Schmalzl sich mit dem Brenner unterhalten hat und die Evita noch ganz süß durch das White Dog gehuscht ist, ist im Augarten schon wieder langsam Normalzustand eingetreten. Da und dort vielleicht ein Pensionistenhäufchen, das sich über die ideale Polizeimethode unterhalten hat, vielleicht ein bisschen auf der rabiateren Seite, das kann schon sein, aber früher oder später versteht der Schwerhörigste das geheimnisvolle Flüstern der Bäume, schau, dass du heimkommst zu deinem Fernseher. Die Spielplätze heute sowieso leer, weil wenn die Hundebesitzer anmarschieren, trauen sich die Eltern nicht aus dem Haus. Jetzt war der Augarten mitten am Nachmittag auf einmal so menschenleer, dass das Seelische seinen großen Auftritt gehabt hat, frage nicht. Es ist so ruhig geworden, dass man nur noch die Bewässerungsanlage gehört hat und die Blätter, die der Föhn gebeutelt hat und die Krähen, weil die sind zu Tausenden in schwarzen Wolken vom Flakturm hochgestiegen, das hätte man jetzt schon als schlechtes Vorzeichen werten können, wenn man abergläubisch gewesen wäre. Abergläubisch und pessimistisch. Aber die Manu Brodinger natürlich das Gegenteil von abergläubisch und pessimistisch. Der hat das Positive regelrecht bei den Augen herausgeschaut und vor lauter Freude über die vielen Spenden hat sie mitten im Stand abbauen zum Horsti gesagt, schau, ein Schmetterling. Schau, die Manu Brodinger, hat der Schmetterling mit der Stimme vom Horsti gesagt. Ich möchte ein gutes Wort für den Horsti einlegen. Seit Monaten ist er Spendensammeln gegangen. Schwedenplatz, Kärntnerstraße, Maria-Hilfer-Straße, überall. Und die Manu immer nur an der Arbeit interessiert, nie am Horsti. Jetzt ist er eben langsam in die kindische Phase gekommen, sprich Bauchredner für den Schmetterling spielen. Dabei war der Horsti ein Mann, nachdem sich die alten Damen im Augarten umgedreht haben, fast 2 Meter groß und ein kantiges Gesicht, Siegfried von der Vogelweide nichts dagegen. Und der Horsti und die Manu haben ideal zusammengepasst. Das war ja gerade ihr Erfolgsrezept. Der Horsti für die alten Damen, die Manu für die alten Deppen. Aber der Horsti leider nicht professionell genug und der hat es unbedingt kompliziert machen müssen. Heute hat er die Manu sogar ihren Teil vom Stand tragen lassen, also er die Platten, sie das Gestell, weil sonst der Horsti immer Packesel, aber heute den ganzen Weg vom Augarten bis zum Schwedenplatz, trag dir deinen Krempel selber. Leider hat dir das gar nichts ausgemacht. Die Manu, ein unkompliziertes Mädchen wie aus dem Bilderbuch von diesem Kärntner See, wo die ganzen unkomplizierten Mädchen herkommen. Wirtschaft und Sport hat die studiert, sprich Snowboard, Skateboard, Surfboard, überall 1A und überall ein unglücklich verliebter Trainer, den die Manu an den Rand des Muskelschwundes getrieben hat. Die Manu war neben dem Horsti so flott unterwegs, da hat der Schmalzl noch nicht einmal mit seinem Witz angefangen, wie der Tierfamilie Stand am Schwedenplatz schon wieder komplett aufgebaut war. Am Schwedenplatz war die Manu wieder einmal in Hochform, an der ist kein Hund vorbeigekommen, ohne dass sie sich auf ihn gestürzt und ihn abgeknutscht hat. Diese Methode hat gezogen, frage nicht. Da ist keine halbe Minute vergangen und sie hat schon ihre erste männliche Unterschrift gehabt, das ist dann später alles ganz genau protokolliert worden. Was die Polizei hier protokolliert, kann man kurz so zusammenfassen. Nicht nur die Manu küsst den Hund, sondern der Hund küsst zurück und weil die Manu das nicht überlebt, ruft der Horsti eben den Schmalzl an, den Chef dieser Spendensammlerorganisation namens Tierfamilie. Den Brenner tangiert dieser tragische Fall vorerst nicht, er ist ja für die Hundekekse engagiert. Und im folgenden Kapitel stellt sich heraus, dass eigentlich auch die Hundekekse nur ein Vorwand sind für einen ganz anderen Plan, den der Brenner hier verfolgt. Das ist jetzt wirklich interessant. Normalerweise ist ein Detektiv ein Mensch, der eine Sache gründlich untersucht. Jetzt war es beim Brenner wieder einmal umgekehrt und statt dass er untersucht hätte, ist er untersucht worden. Herz, Leber, Niere, Galle, Bewegungsapparat. Weil Termin beim Amtsarzt. Jetzt warum Amtsarzt? An sich hat uns das nichts anzugehen, weil Privatsphäre gilt nach meiner Auffassung auch für einen Detektiv. Aber andererseits, es haben sich dann die Ereignisse sowieso derart überschlagen, dass es auf solche Kleinigkeiten nicht mehr ankommt. Und warum soll man auch so ein großes Geheimnis daraus machen? Natürlich, Krankheiten sind Privatsache, da führt kein Weg daran vorbei, aber um eine Krankheit in dem Sinn hat es sich ja gar nicht gehandelt, ich möchte fast sagen, ganz im Gegenteil, pass auf, das war so. Der Brenner hat jetzt seinen runden Geburtstag schon hinter sich gehabt und da haben sich eben diese Gedanken eingeschlichen, 19 Jahre Polizei gewesen, dann die Detektivjahre auch nicht so, dass man sagen muss, glanzvoller geht es nicht. Und dann hat er zufällig einmal im Innsbrucker Soho Souvenir Hollinger, wo er einen guten Posten als Kaufhausdetektiv gehabt hat, einen Gesprächsfetzen aufgefangen, Frühpension, sonst nichts. Nur Frühpension. Du ahnst es natürlich schon, aber bei den anderen Leuten hat man leicht ahnen, bei sich selber ahnen, das wäre die Kunst. Jetzt hat der Brenner Wochen und Monate immer wieder einmal darüber nachgedacht, warum ihm das Wort Frühpension nicht aus dem Kopf geht, bis er dann sogar mit einer Kassierin aus dem Soho darüber geredet hat. Den 50er habe ich auch schon hinter mir, hat er ihr erzählt, 19 Jahre Polizei, dann in den letzten Jahren auch immer brav eingezahlt in die Detektivkasse. Polizeischule und Bundesheer zählen auch, Arbeitslose zählt auch. Jetzt habe ich schon 30 Jahre und eine Woche und seit kurzem plagt mich dieser Ohrwurm, wo eine Stimme sagt Frühpension. Die Kassierin hat nicht lange nachgedacht, sondern weibliche Intuition 1a hat die natürlich mitten ins Schwarze getroffen. Vielleicht möchtest du um Frühpension ansuchen. Natürlich nicht, ist der Brenner regelrecht aufgebraust, weil jung und kerngesund, ja was glaubst du? Er ist dann sogar, obwohl er vorher nie die geringsten Absichten gehabt hat, mit ihr heimgegangen, weil er auf einmal geglaubt hat, er muss weiß Gott was beweisen, quasi jugendliche Umtriebe. Aber in den nächsten Tagen und Wochen hat es ihn dann doch immer wieder eingeholt, vielleicht hat sie nicht vollkommen Unrecht gehabt. Und vor allem hat es ihm keine Ruhe gelassen, wie das Tiroler Mädchen seinen Einwand, dass er kerngesund ist, in den Wind geschlagen hat, weil die hat ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, dann musst du eben in Wien ansuchen. Du musst wissen, in den Alpen schicken sie dich noch mit 40 Grad Fieber auf den Berg hinauf und oben badest du ein bisschen im Gletscherwasser, das ist gesund. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Herzlose hat auch seine Reize, aber es ist nicht günstig, wenn du auf die Frühpension schielst. Darum hat der Brenner den Auftrag vom Schmalzlehr so dringend gebraucht, weil er eben dadurch seinen amtlichen Wohnsitz in Wien gehabt hat und darum ist er jetzt im Amtsarztwartesaal gesessen. Seit 2 Stunden hat sich nichts gerührt, möchte man meinen. Eine ideale Situation, um ein bisschen über den Fall nachzudenken, aber nichts da. Vielleicht hat er es auch insgeheim geahnt, dass er sich bald selber ein bisschen an den Hundekeksen verschlucken wird, weil alles in ihm hat sich dagegen gewehrt, dass er darüber nachdenkt. Jetzt, worüber hat er die ganze Zeit im Wartesaal mit dem deprimierenden Gefängnismobiliar nachgedacht, ob du es glaubst oder nicht, über sein Leben? Weil Frühpensionsansuchen, das ist eine verteufelte Angelegenheit und wenn du da nicht wahnsinnig aufpasst, denkst du auf einmal über dein Leben nach. Gut, dass man ihn dann endlich zum Amtsarzt hineingerufen hat. Der Brenner hat kurz die Luft angehalten und die Muskeln angespannt, bevor er in das Untersuchungszimmer hineinspaziert ist, weil natürlich Amtsarzt, das war etwas, wo sogar die brutalsten Typen bei der Kripo zugegeben haben, ich fürchte mich ein bisschen. Du darfst eines nicht vergessen. Arzt und Polizei, das ist eine spezielle Mischung. Da gibt es in den Fußgängerzonen nicht nur die Tierspendensammler, sondern immer auch diese Straßenmusiker, von denen rede ich aber nicht. Und manchmal die Tänzer, von denen rede ich auch nicht, sondern ich rede von den anderen, von diesen Bronzestatuen. Die schaust du an, quasi Kulturgut, und auf einmal bewegt die Statue sich, weil es steckt ein Mensch hinter dem Bronzeanstrich. Und ich weiß nicht warum, Buddhismus oder Meditation, aber der kann die ganze Zeit so ruhig stehen, unglaublich. Und das Ärztliche und das Staatliche in einer Person, das hat ganz einen ähnlichen Effekt. Der steht da und schaut dich an und du möchtest am liebsten hineinzwicken, ob nicht doch ein menschliches Wesen dahinter steckt. Und dass in Wien der Amtsarzt so nett ist, wie das Tiroler Mädchen geglaubt hat, darüber hat er sich schon im Wartezimmer keine Illusionen mehr gemacht. Er hat schon noch gehofft, dass er hier nicht so einen handgeschnitzten Bergführer in Doktorgestalt erwischt, aber wie soll ich sagen, dass ihm der Wiener so ohne weiteres den Stempel für die Frühpension gibt, da hat man von Tirol aus leichter optimistisch sein können als vom Wartezimmer aus, wo ihn gerade die Weltkriegssprechanlage aufgerufen hat. Am liebsten wäre er gleich umgedreht und zurück nach Innsbruck ins Soho. Ich muss ehrlich sagen, das wäre der beste Entschluss in seinem ganzen Leben gewesen. Da hätte er sich viel erspart. Andererseits, wenn du dir immer alles ersparst, erlebst du auch nichts. Und wie der Brenner jetzt doch in das Untersuchungszimmer hinein ist, hat er wirklich einmal eine Überraschung erlebt. Mit allem hat er gerechnet, aber nicht damit, dass der Amtsarzt aussieht wie seine eigene Großmutter. Ärztinnen heute, natürlich überhaupt keine Seltenheit mehr, aber in dieser Generation war das noch etwas anderes. Und dann noch Amtsärztin, obwohl sie schon längst in Pension gehört hätte, das hat den Brenner nicht eingeleuchtet. Aber am meisten hat ihn verwirrt, dass sie genau die gleiche Haartracht wie seine Großmutter gehabt hat, weil du darfst eines nicht vergessen. Von seiner Großmutter hat der Brenner das Kopfweh geerbt. Die hat sich ihr Leben lang die empfindliche Kopfhälfte mit Franzbranntwein eingeschmiert und ob du es glaubst oder nicht, im Alter ist sie dann nur auf einer Seite weiß geworden. Das musst du dir einmal vorstellen, genau bis zur Mitte weiß und ab der Mitte schwarz durch die jahrzehntelange Franzbranntweinbehandlung. Aber so oft der Brenner darüber nachgedacht hat, es ist ihm nicht mehr eingefallen, ob die Haare auf der Franzbranntweinseite schwarz geblieben sind oder auf der anderen Seite. Nur, dass sie immer schlecht aufgelegt war, wenn sie nach Franzbranntwein gestunken hat. Das hat er heute noch gewusst. Die Großmutter war jetzt schon über 30 Jahre tot. Der Brenner hat ihr Begräbnis versäumt, weil er mit seinem Moped 2 Wochen nach Italien gefahren ist. Das hat er auffrisiert, dass es 90 gegangen ist, aber zum Begräbnis ist er trotzdem 3 Tage zu spät gekommen. So geht es im Leben. Und jetzt sieht er zum ersten Mal einen Menschen mit dem gleichen Haarfehler, ausgerechnet die Amtsärztin. Für den Brenner war das ein Schock. Er hat nicht mehr gewusst, ob er seinen einzigen Trumpf, die Migräne, überhaupt ausspielen soll. Womöglich wird sie aggressiv, wenn er ihr vom halbseitigen Kopfweh vorjammert und sie selber hält mit dem gleichen Problem bis ins hohe Alter als Amtsärztin durch. Weil 70 muss die mindestens schon gewesen sein. Eigentlich unglaublich, dass sie so jemanden nicht in Pension schicken. Er hat gehofft, dass es bei ihr vielleicht doch nur ein Pigmentfehler ist. Zumindest hat sie nicht nach Franzbranntwein gerochen. Das war immerhin etwas. Jetzt hat der Brenner doch gesagt, Kopfweh, Frau Amtsärztin. Ihm ist vorgekommen, die Amtsärztin schaut ihn fuchsteufelswild an, aber dann hat sie nur gesagt, Chefärztin, wir sind hier nicht bei der Polizei. Seit wann haben Sie die Kopfschmerzen? Das war eine Sachlichkeit. Da wäre ihm fast ein Tiroler Alpenvereinsdoktor mit einem Gebiss wie dieser Fernsehansager noch lieber gewesen. Seine Kopfschmerzen hat der Brenner natürlich schon gehabt, bevor er damals bei der Polizei gelandet ist. Wie gesagt, erblich. Natürlich hat es immer wieder Leute gegeben, die ihm einreden wollten, psychisch. Du lernst eine frisch kennen und merkst schon, dass sie nur auf eine Gelegenheit wartet, wo sie es sagen kann, psychisch. Dann die nächste und wieder psychisch. Aber so kann man sich täuschen. Und da versuchen im Leben immer wieder Leute, einen auf die falsche Spur zu bringen, wie beim reinsten Kriminalfall. Aber beim Kopfweh vom Brenner natürlich aussichtslos, weil nicht psychisch, erblich. Beim Pensionsansuchen ist die Wahrheit allerdings oft nicht die günstigste Antwort. Jetzt hat er bei der Amtsärztin das Erbliche ausgelassen und dafür recht gejammert, dass er vor lauter Kopfweh bei der Polizei aufgehört hat, weil die Kopfwehanfälle und der Stress beides immer schlimmer geworden, was man eben so sagt. Am Ende war ich gar nicht mehr recht arbeitsfähig, hat er noch gesagt. Ende habe ich sie nicht gefragt, sondern Anfang, hat die Amtsärztin festgestellt. Frostbeule nichts dagegen. Das hat der Brenner nicht wissen können, weil er sich vorher zu wenig erkundigt hat. Aber das mögen sie bei der Pensionsuntersuchung gar nicht, wenn man selber das Diagnosevokabular verwendet. Einfach nur jammern und die Schmerzen beschreiben, das kommt am besten an. Der Brenner hat sich jetzt wirklich ein bisschen selber leid getan. Alles hat er berücksichtigt, dass man auf keinen Fall in den unmenschlichen Bundesländern ansuchen darf, weil Tirol, Salzburg, Vorarlberg aussichtslos, Kärnten sowieso hoffnungslos, dass man den Fünfer vorne haben muss und instinktiv hat er Kopfweh gesagt, nicht Migräne. Das war genau richtig, aber arbeitsunfähig, das hätte er sich sparen sollen. Und was machen Sie im Augenblick beruflich? Die Hundegeschichte. Da hat der Brenner wieder brav die Wahrheit erzählt. Auch nicht alles natürlich. Da bist du detektivisch schon unter einer gewissen Schweigepflicht. Aber eben kurze Andeutung, das und das und das. Und jetzt möchte ein privater Unternehmer, dass ich den Hundekeks Pappenheimer ausfindig mache. Und ob du es glaubst oder nicht. Die Amtsärztin auf einmal wie verwandelt. Das musst du dir vorstellen, wie diese Statue in der Fußgängerzone, die sich auf einmal bewegt. So hat die Amtsärztin einen seelischen Zucker gemacht. Richtig erleichtert hat sie ausgerufen. Und ich habe schon geglaubt, sie sind auch einer von denen, die nur für die Frühpension nach Wien übersiedeln. Der Brenner hat sie verständnislos angeblinzelt. Aber lange hat er auf die Erklärung nicht warten müssen. Die Amtsärztin hat ihm ihr Herz ausgeschüttet, dass Jahr für Jahr mehr Frühpensionstouristen nach Wien kommen, weil sie in den Alpenländern keinen mehr durchlassen. Ich weiß auch nicht, an diesem Tag muss irgendwas in der Luft gelegen sein. Und da hat nicht nur der Brenner nicht aufgepasst und über sein Leben nachgedacht, sondern die Amtsärztin auch über ihr Leben nachgedacht, dass sich ein Mensch von einer Sekunde auf die andere so verändern kann. Die Amtsärztin auf einmal die reinste Lebensbeichte. Die hat einen Sohn gehabt im Alter von Brenner und da muss es wirklich eine heimliche Verbindung gegeben haben zwischen dem Brenner und dieser Frau, die Haare wie seine Großmutter gehabt hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die ihm mitten im Untersuchungszimmer ihre privatesten Sorgen erzählt hat, sprich Jammern über den Sohn. Beruflich leider noch nicht Fuß gefasst, worüber eben die Leute so jammern, wenn sie einen Sohn haben. Aber von der Amtsärztin hätte er es nicht erwartet. Pass auf, der ihr Sohn war Architekt und da hoffst du natürlich noch in einem Alter auf deinen ersten Bau, wo ein anständiger Mensch schon um Frühpension ansucht. Und siehst du, darum hat die alte Frau immer noch gearbeitet, damit sie dem Herrn Sohn die großen Pläne ermöglicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, besonders interessiert hat das den Brenner nicht. Aber er hat sie reden lassen, weil Motto, vielleicht nützt es mir etwas. Und wie sie endlich mit dem Jammern fertig war und der Brenner geglaubt hat, sie fängt jetzt mit dem Untersuchen an, hat sie nur freundlich zu ihm gesagt, in 3 Tagen sehen wir uns wieder. Ich bin neugierig, ob sie den Verrückten nächste Woche schon geschnappt haben, hat die Amtsärztin gesagt, während sie den Brenner ein bisschen Richtung Tür buxiert hat. Das müssen Sie beim Medizinstudium schon im 1. Semester lernen, weil später gehen die Richtungen auseinander, 1000 Schulen, von homöopathisch bis chinesisch und einer versteht den anderen nicht mehr, nur beim Buxieren sind sie sich einig. Der Brenner war aber sowieso froh, dass er jetzt hinausgekommen ist. Und auf der Straße unten war er auf einmal richtig euphorisch, er hat selber nicht recht gewusst, warum. So gut ist es ihm schon lange nicht mehr gegangen und er hätte der Welt ein Bein ausreißen können. Später ist es dann umgekehrt gekommen und die Welt hat ausgerechnet dem Brenner das halbe Bein ausgerissen. Aber das ist eben das Gefährliche an der Euphorie. Du fühlst dich gut, aber du unterschätzt die Welt ein bisschen. Am 2. Tag hat der Brenner 5 große Blasen und den 1. Verdächtigen gehabt. 3 Blasen auf dem linken Fuß, 2 auf dem rechten, weil da dürfte er ein bisschen unregelmäßig gegangen sein, dass das nicht schön 2 und 2 war oder meinetwegen 3 und 3, sondern ausgerechnet 3 und 2. Vielleicht, dass er im Augarten öfter rechts als links abgebogen ist. Da verlierst du ja in diesen engen Wegen zwischen den undurchsichtigen Blätterwänden oft vollkommen die Orientierung, dass da eben der äußere Fuß mehr Kilometer zusammenbringt. Du musst wissen, der Augarten hat 6 Eingänge und bei jedem einzelnen steht eine Orientierungstafel, wunderbar die Alleen und Wege eingezeichnet. Jetzt, warum hat der Brenner sich trotzdem dauernd verirrt? Sagen wir einmal so, dass Sie sind hier hat auf den Plänen gefehlt. Und ohne diesen Punkt, der kann rot sein, der kann orange sein, der kann meinetwegen auch einmal gelb sein, aber er muss da sein, weil ohne dieses Sie sind hier nützt der beste Plan nichts. Und der Augarten natürlich ein bisschen Labyrinth. Das ist ja nicht wie in einem Sexlabyrinth, das aus 3 Schaumstoffgängen besteht und nach 10 Minuten hast du es im Griff, sondern im Augarten spazierst du auf und ab und links und rechts immer zwischen diesen undurchdringlichen grünen Wänden, dann biegst du einmal ab, schon wieder die grüne Wand und nach 200-300 Metern weißt du schon nicht mehr, auf welcher Gartenseite du eigentlich bist. Wenn der Brenner geglaubt hat, er kommt bei der Porzellanmanufaktur heraus, ist er beim Kinderschwimmbad gelandet. Wenn er geglaubt hat, jüdische Schule, ist er bei den Sängerknaben herausgekommen. Wenn er geglaubt hat, runder Flakturm, war er beim eckigen Flakturm, Irrgarten nichts dagegen. Ich möchte bestimmt nicht die Gärtner kritisieren. Die machen das sehr brav. Die Natur gehört ein bisschen zurechtgebogen, sonst glauben die Hundezüchter noch, sie sind die einzigen, die was von Erziehung verstehen. Aber man hat sich dadurch eben leicht verlaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den fast 50 Meter hohen Geschützturm mitten im Augarten wäre der Brenner oft vollkommen verloren gewesen. Aber die Baumwände waren ja so hoch, dass man von vielen Stellen aus nicht einmal den Geschützturm gesehen hat. Und da hätte er eben das Sie sind hier gebraucht. Weil wenn du heute ohne das Sie sind hier losmarschierst, ist es immer gefährlich. Ob du das menschlich nimmst oder detektivisch, ganz egal. Und trotzdem muss ich sagen, Orientierung ohne ein Sie sind hier ist im Leben nicht das Dümmste, was man machen kann. Das Dümmste ist, wenn man sich ein bewegliches Sie sind hier aussucht, ein parkendes Auto oder einen schlafenden Augartenpensionisten. Und ob du es glaubst oder nicht, gerade durch diese Dummheit, dass er sich einen schlafenden Pensionisten als Orientierungspunkt gemerkt hat, ist der Brenner auf eine wichtige Spur gekommen. Weil wie er seinen Orientierungspunkt in einem ganz anderen Teil vom Augarten wiedergefunden hat, hat er sich mit ihm ein bisschen unterhalten. Dem Brenner war bald klar, wo da im Augarten eine gewisse Front verläuft, sprich Hundeabrichter gegen Kinderabrichter. Und eben die seelische Problematik, da sind sie richtig ins Philosophieren gekommen, weil Park immer Seele und so eine Seele hat auf die Abrichter natürlich eine magische Anziehungskraft, die kommen busweise in die Seele getrampelt und dann natürlich Kampf bis aufs Blut, wem steht das bisschen Seele zu? Da hat der Brenner gleich ein paar Spuren gesehen. Zu viele Spuren sind bei einem Kriminalfall ja meistens ein schlechtes Zeichen. Das ist eine Regel, die fast immer gilt und die sich dann leider auch wieder fürchterlich bewahrheitet hat. Ich muss sagen, beim Brenner war das sowieso verdächtig, dass er so drauf losmarschiert ist, sprich Euphorie, wo man schon fast sagen muss, Vorsicht! Nicht, dass es dir geht wie diesen Hunden, die man nach 3 Tagen Hausarrest wieder aus der Hundehütte lässt, und die sich dann oft vor lauter Lebensfreude am Gartenzaun